Die Rolle der Darmflora. Bacteroides und Co. helfen beim Ernähren des Menschen fleißig mit. Darmbakterien bearbeiten Nahrungsmittel, die wir sonst nicht aufspalten könnten, und teilen die Überbleibsel mit uns. Die Überlegung, ob Darmbakterien unseren Stoffwechsel insgesamt beeinflussen und so auch unser Gewicht mitregulieren, ist gerade mal ein paar Jahre alt. Zuerst zum Basiskonzept. Wenn Bakterien bei uns mitessen, dann klauen sie nichts von uns. Darmbakterien halten sich kaum dort im Dünndarm auf, wo wir selbst unsere Nahrung aufspalten und absorbieren. Die höchsten Bakterienkonzentrationen sind dort, wo das Verdauen schon beinahe vorüber ist und nur noch das Unverdaute durchtransportiert wird. Je näher man vom Dünndarm zum Darmausgang kommt, umso mehr Bakterien befinden sich pro Quadratzentimeter auf der Darmschleimhaut. Diese Verteilung soll auch so bleiben. Dafür sorgt unser Darm. Ist das Gleichgewicht gestört und die Bakterien wandern übermütig und in großer Zahl in den Dünndarm, nennt man das Bacterial Overgrowth, also bakterielle Überbesiedlung. Symptome und Folgen dieses noch relativ unerforschten Krankheitsbildes können starke Blähungen, Bauchschmerzen, Gelenkschmerzen, Darmentzündung oder auch Nährstoffmangel und Blutarmut sein. Bakterien stellen kleine Nährstoffe her, die wir durch unsere Darmzellen aufnehmen können. Das können sie übrigens auch schon außerhalb des Darmes tun. Joghurt ist nichts anderes als von Bakterien vorverdaute Milch. Der Milchzucker, Laktose, wird zu großen Teilen aufgespalten und zu Milchsäure, Laktat, und kleineren Zuckermolekülen umgewandelt. Das macht Joghurt insgesamt saurer und süßer als Milch. Die neu gebildete Säure hat noch einen weiteren Effekt. Durch sie gerinnt das Milcheiweiß und das macht die Milch fester. Deshalb hat Joghurt auch eine andere Konsistenz. Vorverdaute Milch, Joghurt, spart unserem Körper Arbeit. Wir müssen nur noch weiter verdauen. Bakterien zerlegen unser Essen nicht einfach nur, sie stellen dabei auch ganz neue Stoffe her. Ein Weißkohl zum Beispiel hat weniger Vitamine als das Sauerkraut, das später aus ihm wird. Bakterien stellen die zusätzlichen Vitamine her. Im Käse sind Bakterien und Pilze für Geschmack, cremige Substanz und Käselöcher verantwortlich. Und in Lyona oder Salami werden oft sogenannte Starterkulturen hineingegeben. Starterkulturen ist das Wort für, wir trauen es uns kaum zu sagen, aber die Bakterien, vor allem Staphylokokken, machen es erst köstlich. An Wein oder Wodka schätzen wir ein Stoffwechselendprodukt von Hefen namens Alkohol. Die Arbeit der Kleinstlebewesen endet aber bei weitem nicht im Weinfass. Fast alles, was ein Weinverkoster ihnen erzählt, findet sich so nicht in der Weinflasche. Verzögerte Geschmäcke wie der Abgang vom Wein sind deshalb verzögert, weil Bakterien für ihre Arbeit Zeit brauchen. Sie sitzen auf dem hinteren Bereich unserer Zunge und bauen schon dort das Essen und Trinken um. Was dabei von ihnen freigesetzt wird, gibt einen Nachgeschmack. Jeder Gourmet-Weinkenner wird ein bisschen anders schmecken, abhängig von den individuellen Zungenbakterien. Trotzdem nett, dass er uns von seinen Mikroben erzählt. Wer tut das heutzutage schon so stolz? In unserem Mund lebt etwa ein Zehntausendstel der Bakterien, die es im Darm gibt. Und trotzdem schmecken wir ihre Arbeit schon. Unser Verdauungsschlauch kann sehr dankbar dafür sein, dass er ein so großes Volk mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten besitzt. Während einfache Glucose oder Fruchtzucker an sich noch gut verdaulich sind, machen viele Därme bei Laktose, also Milchzucker, schon schlapp. Ihre Besitzer leiden dann unter Laktoseunverträglichkeit. Bei komplizierten pflanzlichen Kohlenhydraten wäre ein Darm völlig aufgeschmissen, müsste er für jedes davon das passende Aufspalteenzym parat haben. Unsere Mikroben sind Experten für diese Substanzen. Wir geben ihnen Unterkunft und Essensreste und sie beschäftigen sich mit dem Kram, der zu kompliziert für uns ist. Westliche Ernährung besteht zu 90% aus der Nahrung, die man isst, und zu 10% aus dem, was unsere Bakterien uns täglich füttern. Nach 9 Mittagessen geht der nächste Hauptgang sozusagen aufs Haus.